Natürlich, sagen die kleinen Leute, nehmen die Besitzenden den anderen das Geld nicht einfach aus der Tasche. Tatsächlich besteht ja auch ein Unterschied zwischen der Art und Weise, wie Rothschild eine Bank an sich bringt, und einem ordinären Bankeinbruch. Das weiß man doch. Ich aber weiß, jene, die ihre Verbrechen im Großen ausführen, sind so ziemlich die einzigen, die auch kleine begehen können, ohne gefasst zu werden. Sie machen ausgiebig Gebrauch davon. Bertolt Brecht. Willkommen im Niemandsland. Samstag, der 8. Juni 2013. Eine neue Sendung beginnt. Das kannst du doch schneiden. Ja, klar. Hallo, ich bin die Annika aus Dortmund. Ich möchte Viktoria grüßen, die beste Praktikantin, die Kontrabanda jemals hatte. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Alle Hörer und Hörerinnen von Kontrabanda und von Niemandsland. Auf deinem Auto nachts um 2:30 auf dem Kofferraum. Das war im Winter, fast schon Ende Januar, doch eigentlich fror ich kaum. Wir hätten auch zu mir raufgehen können, doch das wär nicht dasselbe gewesen. Im Winter draußen für dich Gitarre spielen, das ist so wie Märchen vorlesen. Denn für dich tu ich fast alles, sogar mich extrem erkälten. Oder am zweiten Weihnachtsfeiertag im Garten deiner Eltern mit dir zelten. Oder weißt du noch, als wir in Dänemark waren? Um überhaupt dahin zu kommen, mussten wir 1,5 Tage fahren. Und 5 Minuten nach Silvester, das weiß ich noch, als wär's gestern, da haben wir uns ganz schön lange angeschaut und dann lagen wir in den Dünen mit ner Gänsehaut. Und chronischen Husten hab ich seitdem, doch trotzdem war's unheimlich schön. Denn für dich tu ich fast alles sogar, mich extrem erkälten, oder am zweiten Weihnachtsfeiertag im Garten deiner Eltern mit dir zelten. Ich schenk dir nach und nach meine Gesundheit, wenn du willst, weil du dich auch bei unter 0 Grad so fürchterlich toll anfühlst. Denn für dich tu ich fast alles sogar, mich extrem erkälten, oder am zweiten Weihnachtsfeiertag im Garten deiner Eltern mit dir zelten. Frau Ulla Meinecke, für dich tu ich fast alles. Thank you. Zu Beginn der heutigen Sendung möchte ich einen Liedermacher vorstellen. Er heißt Wolfgang Müller, ein sehr, sagen wir mal, ordinärer Name, das im neutralen Sinne gesagt. Es gibt viele Müllers in Deutschland und Wolfgang, meine Güte. Aber es lohnt sich, diesen Mann kennenzulernen. Er hat ein neues Album rausgebracht, unlängst, Anfang des Jahres, das heißt Über die Unruhe. Das ist sein fünftes Album. Auf seinem fünften Album Über die Unruhe vereint dieser Wahlhamburger, nämlich Wolfgang Müller, wunderbar musikalisch die ganze unruhige, irgendwie tief existenzielle Nachdenklichkeit, Rauheit und wilde Lebensfreude, die Hafenstadtlandschaften so ausstrahlen können. Seine 11 in ein rabenschwarzes Booklet gebannten und sehr poetischen deutschen Songtexte hat der 37-jährige Musiker dabei in unaufdringliche, aber dennoch berührende Arrangements oder Arrangements aus kerniger Stimme, Bass, Schlagzeug, Klavier und E-Gitarre verpackt. So entsteht ein unaufgeregter, rockiger Sound, hinter dem stets ein bisschen die Melancholie jener Geschichten und Erfahrungen mitschwingt, die das Leben im Laufe der Zeit eben schreibt. Wolfgang Müller, Herz voll Schrott. Als der Wald verschwand, blieben wir zurück mit aufgestelltem Fell, verschwanden im Gestrüpp aus Beton. Die Stadt ist voller Tiere, die sehen so aus wie ich. Die suchen sich ihr Futter an der Tankstelle und verziehen sich heim in ihrem Bau. Sitzen sie dann drin und gucken raus. Ich erweise dir die Ehre, zu erzählen, worum es geht, zu sagen, was wichtig ist und das, worum sich's dreht. Das Salz in unseren Augen, die Splitter und der Rost schimmern staubig und staubig schimmert unser Herz voll Schrott. Unser Mitleid ist versteinert für dich und für die Welt. Es wäre besser, du fällst nicht, denn wir sind nicht da, wenn du fällst. Wir suchen nur nach Spuren, Fährte ist verloren. Wir lauschen jedem Song mit gespitzten Ohren. Ich erweise dir die Ehre, zu erzählen, worum es geht, zu sagen, was wichtig ist und das, worum sich's dreht. Das Salz in unseren Augen, Splitter und der Rost schimmern staubig und staubig schimmert unser Herz voll Schrott. Und wenn du nichts zu sagen, staubig und staubig schimmert, unser Herz verschmort. Wunderbare, melancholische Musik, melancholisches Lied, tolle Stimme, erinnert ein bisschen an Gisbert von Kniephausen. Wolfgang Müller. בברכת שלום מירושלים. Zwei große Themen beherrschen diese Woche, beherrschten und beherrschen immer noch die Medien, die Öffentlichkeit, sowohl in Deutschland besonders, als auch die Weltöffentlichkeit. Das ist einmal das Thema Hochwasser in Süd- und Ostdeutschland, beziehungsweise Mitteldeutschland, wie das so schön heißt. Und zum anderen natürlich die Demonstrationen und Proteste in der Türkei. Wir werden auf beides heute im Laufe der Sendung recht ausführlich zu sprechen kommen. Doch zuerst einmal ein paar Eindrücke aus dem Bitterfeld, aus der Region um Bitterfeld. Den Leuten geht es da wirklich ziemlich schlecht im Moment. Na, der Mulde. Gestern wurden dort noch die Säcke gestapelt. Heute blickt alles auf den Deich, der die Stadt schützen soll. Denn schon vor Tagen war der Muldedamm auf einer Länge von 150 Metern gebrochen. Das Wasser lief in den Seelhausener See und dann suchte es sich seinen Weg Richtung Gotschesee. Und dieses Verbindungsstück droht nun weiter aufzubrechen. Und wenn das geschieht, dann wird Bitterfeld überflutet. Es ist ein Abend des Hoffens. Es war ein Tag des Bangens heute in Bitterfeld an der Mulde. Schon am Morgen warnt die Feuerwehr mit drastischen Durchsagen davor, dass der überflutete Seelhausener See sich mit Wucht in die tiefer gelegene Gotsche ergießen könnte. Wenn es so ist, dann bricht der Deich, der Damm, und dann schwappt eine 7-Meter-Welle in diese Gotsche. Und diese 7-Meter-Welle, die fangen wir dann natürlich hier nicht mehr auf, sodass es zu Überflutungen kommt. Etwa 10.000 Bitterfelder werden aufgefordert, sofort die besonders bedrohten östlichen Stadtteile an der Gotsche zu räumen. Wir empfehlen dringend, den Evakuierungsbereich zu verlassen. Die Gefährdung hat sich nicht verringert. Es besteht immer noch die Gefahr eines Durchbruches, eines unkontrollierten, vom Seelhausener See in die Gotsche mit einem sehr, sehr schnell ansteigenden Pegel. Die Bundeswehr versucht aus der Luft, die kritischen Stellen abzudichten. Bis zum Abend keine Entwarnung, aber erste Anzeichen der Entspannung, auch dank des sinkenden Muldepegels. Ein Tag des Bangens auch in Mühlberg in Brandenburg. Hier drückt die Scheitelwelle der Elbe gegen durchweichte Deiche. Zu gefährlich entscheidet am Nachmittag der Krisenstab. Die letzten noch bewohnten Häuser werden zwangsevakuiert. Wir können nicht ausschließen, dass es schon in den nächsten Stunden oder noch schlimmer in der Nacht zu einer akuten Gefährdungssituation für die Bevölkerung kommt. Und deswegen müssen wir diese Entscheidung heute treffen. Die Betroffenen hoffen nun auf ein neues Wunder von Mühlberg. Schon bei der Flut von 2002 entgingen sie hier knapp der Katastrophe. Die durchweichten Deiche hielten damals stand. Die gleichen Hoffnungen elbabwärts in Magdeburg. Der Elbpegel steigt und steigt. Schon jetzt liegt er mit 7,20 Meter gut 5 Meter über Normal und damit höher als die Flutmarke von 2002. Besonders in den Stadtteilen östlich der Elbe werden bis zum Abend fieberhaft Dämme verstärkt. Und die Scheitelwelle kommt erst noch. Es wird eine Nacht des Bangs, nicht nur in Bitterfeld, Mühlberg und Magdeburg. Ja, wir haben es gehört. Gestärkte Deiche, steuerbare Polder, besserer Informationsaustausch, aber insgesamt lassen Fluten sich nun einmal nicht so leicht managen. Doch im Hochwasserschutz hat sich seit 2002 einiges getan. Das sagt zumindest der Experte Jürgen Stamm in einem Interview mit der Tagesschau.de. Und er beschreibt, wie neue Informations- und Messmöglichkeiten den Umgang mit Hochwassern erleichtern. Der Osten Deutschlands kämpft nach dem August-Hochwasser 2002 an der Elbe erneut gegen die Fluten. Wurden aus der Katastrophe von damals die richtigen Schlüsse für heute gezogen? Dazu sagt Jürgen Stamm: Im Grunde ja. Allein in Sachsen wurden 47 regionale Maßnahmenpakete für den Hochwasserschutz beschlossen. Zahlreiche Maßnahmen wurden begonnen, viele auch abgeschlossen. Insgesamt hat die Politik dort etwa 1,3 Milliarden Euro investiert, um die bedrohten Gebiete besser zu schützen. Zum Beispiel wurden Deiche ertüchtigt oder weiter ins Hinterland verlegt, damit die Flüsse im Notfall mehr Raum haben. Zudem wurden Flüsse ausgebaut, damit sie mehr Wasser abführen können, sowie Hochwasserrückhaltebecken, um Wasser zusätzlich zu den Talsperren zurückzuhalten. Aber neben der technischen Möglichkeit steht auch immer die Frage der Realisierung seitens der Verwaltung und der Akzeptanz der Bevölkerung. Die Projekte müssen lange öffentlich-rechtliche Genehmigungsverfahren durchlaufen. Dies werden leider oft noch von Bürgerinitiativen in die Länge gezogen. Hier muss die Politik reagieren, damit wir zu kürzeren, beschleunigten Verfahren kommen. Es kann nicht sein, dass dringend benötigte Hochwasserschutzmaßnahmen Dekaden brauchen, bis sie bewilligt und realisiert werden. Wer diese Worte spricht, ist Herr Jürgen Stamm. Er ist Professor für Wasserbau an der Technischen Universität Dresden. Sein Spezialgebiet ist Hochwasserforschung. Bis 2008 arbeitete er bei der Bundesanstalt für Wasserbau in Karlsruhe als Abteilungsleiter. Noch eine Frage an Herrn Stamm. Hochwasserschutz ist ein jahrhundertealtes Problem. Abgesehen von Dämmen und Schutzwänden, welche Alternativen bietet der moderne Wasserbau? Stamm dazu. Über lange Zeit konzentrierte man sich im Wesentlichen auf die schnelle Wasserableitung durch Eindeichung. Deiche wurden oft verstärkt und erhöht, die dezentrale Rückhaltung wurde weniger beachtet, das stimmt. Dann wurden vermehrt Rückhaltebecken und Polder gebaut. Seit geraumer Zeit gibt es aber auch weiterführende Alternativen, die mit den verbesserten Informations- und Messmöglichkeiten zu tun haben. Wir haben heutzutage exaktere Informationen, was aktuelle und den zu erwartenden Pegelstand angeht. Und das hilft uns, die Fluten besser zu managen. Ein Beispiel. Es gibt Ausweichflächen entlang der Flüsse, sogenannte Polder, die sich genau steuern lassen. Sie werden nicht planlos geflutet, wenn die Wassermassen näher rücken. Stattdessen kann man aufgrund der Wasserstandsvorhersage genau berechnen, wann und wie viel Wasser in die Polder geleitet werden muss, damit der Scheitelpunkt der Hochwasserwelle maximal reduziert werden kann. Denn im Hochwasserfall zählt jeder Zentimeter. Im besten Fall lassen sich dann Polder, Rückhaltebecken und Talsperren koordinieren, sodass man ein ganzes Einzugsgebiet besser sichern kann. Darin liegt eine große Zukunft. Noch eine Frage an Herrn Stamm von der Tagesschau.de. Umweltschützer argumentieren, dass in Deutschland nach wie vor zu nah an Flüssen gebaut wird und darin das eigentliche Problem beim Thema Hochwasser liegt. Sehen Sie das auch so? Stamm, ein klares Jein. Einerseits bauen wir seit Menschengedenken an Flüssen, die ja letztlich die Lebensader unserer Erde sind. Insofern bin ich nicht pauschal für Baustopps. Schließlich gibt es längst gesetzliche Regelungen, wonach in eindeutig ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten keine neuen Häuser mehr entstehen dürfen. Auf der anderen Seite sind Rückhalteflächen an den Flüssen enorm wichtig. Daher hat nach den Erfahrungen aus dem Jahr 2002 das Land Sachsen auch dort, wo es möglich war, gefährdete Grundstücke aufgekauft, die geflutet werden können. Und auch hier gilt wieder, niemand wird zwangsenteignet. Wer darauf beharrt, seine bestehenden Flächen weiter zu nutzen, darf das. Es ist jedoch zu kurz gesprungen, wenn man glaubt, die Entsiegelung allein dieser Überflutungsflächen hilft, um die Versickerung zu erhöhen und so den Hochwasserabfluss zu reduzieren. Oft ist der Boden nach langem Regen wassergesättigt und kann zusätzliches Wasser dann nicht aufnehmen. Das sieht man beispielsweise, wenn man mit dem Zug unterwegs ist und hektarweise überflutete Flächen sieht. Wir dürfen nicht vergessen, dass Hochwasser ein natürliches Ereignis ist, das sich nicht komplett beherrschen lässt. Niemandsland 94 FM bei Contrabanda. Es ist Samstagmorgen, genauer gesagt Samstag, der 8. Juni 2013. Herzlich willkommen. Dunkle Wolken ziehen hier im Zentrum der Stadt über Barcelona auf. Es sieht ganz nach Regen aus. Irgendwann, so sieht es aus, hier aus dem Studiofenster wird ordentlich was runterkommen. Dabei ist es relativ warm, ja, fast ein bisschen schwül. Verzweiflung, ich bin der Strick, nicht raus aus diesem Spiel. Wir wollen nicht gehen und wir wollen nicht bleiben. Wir haben Angst, uns zu entscheiden. Wann und wo unser Weg zu Ende ist. Du bist die Wahrheit, ich bin die Tat. Wir schmeißen Steine, wir sind aus Glas. Du bist der Schall, ich bin der Rauch. Du bist der Fehler, ich bin es auch. Denn alles hat seinen Grund. Alles hat seinen Grund. Das Hochwasser und die Revolten. Noch einmal hallo, guten Morgen im Niemandsland. 91.4 FM bei Contrabanda. Ich werde dich überleben, aber ich werde nie mehr dieselbe sein. Ich werde mich nicht verlieren, egal was passiert und stürzt meine Welt auch ein. Du kannst mich nicht zerstören, das kann keiner, das kann nur ich allein. Ich werde dich überleben. Und kann nichts anderes tun, kann nur noch darauf warten, dass meine eigene Welt langsam nochmal entsteht. Die Stille ist so leer, kein Vogel wird mehr singen und mein Herz ist aus Glas. Wie schnell kann es zerspringen? Ich bete nur noch, dass dieser Tag vergeht. Ich werd dich überleben, aber ich werde nie mehr dieselbe sein. Ich werde mich nicht verlieren, egal was passiert und stürzt meine Welt auch ein. Du kannst mich nicht zerstören, das kann keiner, das kann nur ich allein. Ich werde dich überleben, aber ich werde nie mehr dieselbe. Ich überleben, aber ich werde nie mehr dieselbe sein. Ich werde mich nicht verlieren, egal was passiert und stürzt meine Welt auch ein. Du kannst mich nicht zerstören, das kann keiner, das kann nur ich allein. Ich werde mich überleben, aber ich werde nie mehr. Dieser Erdogan, dieser islamische Frömmler, der seine Robocops auch jetzt in Istanbul und Ankara und anderen türkischen Städten auf die Menschen loslässt mit Knüppeln und Tränengas, unterscheidet sich nicht groß von unseren Herrschaften hier, die, wenn es nötig ist, friedliche Demonstranten zusammenprügeln lassen, beziehungsweise Zwischenfälle von ihren Zivilpolizisten provozieren lassen, damit sie einen Grund haben zum Einschreiten und so weiter. Man kennt das alles, meine Damen und Herren. Nun ziehen sie die andere Tastatur, das andere Register wird gezogen. Anhänger feiern Erdogans Rückkehr. Wo mag der wohl gewesen sein? Der war auf einer Sauftour durch seine Kumpelländer und tönt da, die Demonstranten seien Terroristen und solche Dinge. Jubelschreie für Erdogan, heißt es hier auf der ARD-Homepage. Tausende seiner Anhänger haben den türkischen Premier begeistert bei dessen Rückkehr, bla bla bla, von seiner Nordafrika-Reise empfangen. Erdogan fordert ein sofortiges Ende der Proteste, die sich zum Vandalismus gewandelt hätten. Bekannte Töne, eine bekannte Melodie, die da gespielt wird. Und wir wissen natürlich, was wir davon halten müssen. Die Leute werden die nächsten Tage noch mehr Tränengas und noch mehr Knüppel auf ihre Köpfe bekommen, bis sie vielleicht aufgeben, entnervt oder verängstigt. Kann man ihnen ja nicht verdenken. Guten Morgen, Werner, wie geht's? Guten Morgen. Es geht, aber gerade, weil du jetzt Türkei sagst, ist wie hier auch, wie überall, ne, dass die Zukunft, wenn es überhaupt noch gibt, sieht sehr finster aus, so ähnlich wie der Himmel heute Morgen. in Barcelona. Ne? Es hat gerade wieder angefangen zu regnen. Die Wolken da, dunkle Wolken, negras, tormentas. Ja, Türkei ist ja überraschend. Ja? Was nicht überraschend ist, ist... Oh, hier ist gerade ein Kracher in die Häuser gefahren. Der grummelt aber das Gewitter hier ganz nah über der Stadt. Aber war ein Gewitter, Donner, keine... Das war ein Donner, das war kein Kracher, kein... Noch nicht. Kein San Juan-Kracher. Aber gut, also was erstmal nicht überrascht hat da in der Türkei, ist das, was du gesagt hast. Ne? Die Mobilisierung der eigenen Anhänger, das passiert überall. Dann werden die aufgeputscht und so ist es überall passiert in allen arabischen Ländern, ne, wo das losging in Tunesien. Und man hat sich eigentlich gefragt, warum tut sich eigentlich in der Türkei nichts? Ja? Aber jetzt ist es offenbar soweit. Ja? Und was überrascht ist, dass seine Reaktion erstmal auch nicht, ne? Dagegenhalten, Terroristen und diese Sache. Aber offenbar ist der Typ auch einfach dumm. Ja? Wenn der nicht begriffen hat, was dahinter steckt, dann kann man sich nur wundern. Kommt aus dem Ausland zurück, jetzt gerade gestern, glaube ich, ne? Und stellt sich hin und kein Schritt wird nachgegeben. Also das ist überhaupt nicht diplomatisch, wie man das sich ja auch denken könnte. Ein diplomatischer Weg, ein bisschen intelligenter, um an der Macht zu bleiben natürlich. Ne? Und damit bringt er jetzt natürlich die Leute noch mehr gegen sich auf, stellt sich dahin und sagt, also weil bis jetzt es inzwischen 3 Tote gibt, 2 auf der Demonstrantenseite und ein Polizist, der irgendwo in eine Baugrube gefallen ist, dann stellt er sich dahin und sagt, mein toter Polizist ist genauso viel wert wie die 2 toten Demonstranten. Also der tickt doch nicht richtig, der muss doch eigentlich wissen, was das provoziert, wenn man sowas sagt. Ne? Ja. Istanbul ist nicht die einzige Stadt, in der es harte Polizeirandale gab. Frankfurt am Main auch. Harte Polizeiattacken auf Demonstranten, Proteste gegen Troika und Spardiktat auch in Spanien und Portugal. Kurz einen kleinen Überblick über das letzte Wochenende in der Türkei und über Frankfurt am Main. Da sind nämlich auch unglaubliche Dinge geschehen. Der Polizeistaat hat da sein hässlichstes Gesicht gezeigt. In der Türkei sind die Proteste gegen die Regierung von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan am letzten Wochenende eskaliert. Inoffiziellen Angaben zufolge wurden fast 1000 Menschen verletzt und mindestens 2 getötet, als die Polizei mit absolut brutaler Gewalt gegen hunderttausende Demonstranten vorging, die in Istanbul, Ankara und anderen Städten des Landes auf die Straße gingen. Trotzdem versammelten sich auch am Sonntag wieder Tausende auf dem Taksimplatz im Zentrum von Istanbul. Die dortigen Proteste gegen die Zerstörung eines Parks waren zum Auslöser der Proteste geworden. Gegen das brutale Vorgehen der Polizei protestierten am Samstag und Sonntag auch mehrere tausend Menschen in mehreren deutschen Städten, darunter in Berlin, Stuttgart, Hamburg, Köln und Mannheim. Ein pikantes Detail, ich glaube ein Schwager oder ein Verwandter von Erdogan ist der Bauherr, der da eine ehemalige Militärkaserne und ein Shoppingcenter aufbauen will. Das heißt, der Familienklüngel ist auch noch mit im Spiel. Erdogans Familienklüngel wird sich also reich machen an diesem Bauprojekt im Park im Zentrum von Istanbul. Frankfurt am Main. In der deutschen Bankenmetropole Frankfurt am Main hat die Polizei am Samstag mehr als 1000 Demonstranten für Stunden eingekesselt. 9 Stunden sollen es gewesen sein und damit die Hauptkundgebung der Blockupy-Aktionstage verhindert. Rund 200 Protestierende wurden verletzt. Wir haben die Fotos gesehen. Das Blockupy-Bündnis will sich dadurch nicht unterkriegen lassen. Dass unsere Proteste gegen die Kürzungspolitik hierzulande ebenso wie in anderen europäischen Ländern durch brutale Knüppeleinsätze der Polizei verhindert werden sollen, zeigt, dass wir einen Nerv treffen, erklärte Attac-Aktivist Eberhard Heise am vergangenen Sonntag. Die autoritäre Krisenpolitik soll gegen jeden Widerstand durchgesetzt werden, koste es, was es wolle, und sei es das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Auch in Madrid und Lissabon. Tausende Menschen gingen dort auf die Straße. Am vergangenen Samstag haben sie sich versammelt, um gegen die Kürzungspolitik zu demonstrieren. In Madrid zogen sie zur Vertretung der EU-Kommission, die sie für den Niedergang ihres Landes verantwortlich machen. In Lissabon gingen ebenfalls Tausende auf die Straße. Für den 27. Juni ruft der größte portugiesische Gewerkschaftsbund, CGTP, zum Generalstreik auf. Das ein kleiner Überblick nur über die Dinge, die am letzten Wochenende passiert sind. Es ging aber weiter, die ganze Woche über. Steht da auch drin, wie dieses Bauprojekt heißt, wo der Bruder von Erdogan beteiligt ist? Heißt das vielleicht I-21, wie Stuttgart 21? Ja, sowas nicht direkt. Ich kenne den Namen nicht. Wenn du willst, guck's gleich selber nach. Ist aber auch egal. Diese Herrschaften sind verklüngelt und verbandelt mit Baulöwen, mit Baufirmen. Die verdienen an allem mit, was sie da selber in Gang setzen. Interessant ist ja auch die Reaktion da der deutschen Obrigkeit. Ne? Auf der einen Seite natürlich, wenn es um die Türkei geht, wird es verurteilt und alle Parteien werden aufgerufen, sich zurückzuhalten, und der Polizeieinsatz war natürlich sehr hart und übertrieben und undemokratisch im Grunde. Ne? Aber wenn es um Frankfurt geht, da halten sie sich dann sehr zurück mit der Kritik, die Merkel und alle die da. Nun ja, ich meine, wie kann man Erdogan vorwerfen, brutal gegen Demonstranten vorzugehen, wenn man gleichzeitig in Frankfurt im Bankenviertel die Menschen wirklich aus nächster Nähe, friedliche Menschen, niederprügeln, mit Pfefferspray beschießen lässt von wirklich aufgehetzten, wild gewordenen Robocops. Ein emblematisches Foto ging diese Woche durch die Weltpresse. Das war ebenfalls in diesem Taksim-Park in Istanbul. Da sah man einen Gasmaskenmann in Uniform, einen türkischen Polizisten, der mit Gas auf eine junge Frau im roten Kleid einschoss. Der hatte also eine Gaspistole und nebelte eine junge Frau in einem roten Kleid, die sich gerade mal die Hände noch vors Gesicht hielt, mit Gas ein. Das ist ein sehr symbolisches Foto. Man sieht also hier wirklich, und drastischer kann man das nicht mehr zeigen, eine junge Frau im roten Kleid mit Handtasche wird von einem Gasmasken und mit Knüppel und Pistole und sonstigen Gaswaffen bewaffneten Robocop angegriffen, tätlich angegriffen. Ein Symbol und ein klares Bild, wie die Verhältnisse sind. Besser kann man es nicht mehr schildern, wie es da aussieht. Wenn es da ein Video gibt von dieser Szene, habe ich nicht gesehen, aber ein Foto habe ich gesehen. Ja, ja, das Foto. Und ich habe auch über das Foto gerade gesprochen. Ist schon interessant eigentlich. Ne? Das erinnert so ein bisschen an Schindlers Liste. Da, ne? Genau, das rote Kleid in Schindlers Liste, meine Damen und Herren. Gut, dass dir dieses pikante Detail aufgefallen ist. Da sieht man nämlich einmal in diesem Schwarz-Weiß-Film das rote Kleid des Mädchens, das da in die Vernichtung von Auschwitz geführt wird. Sehr symbolisch. Hören wir einmal rein in eine Reportage über die Politik Erdogans und wie die Leute in der Türkei das. In Beyoğlu, dem Zentrum für Nachtschwärmer in Istanbul. Auch Ozan Ün, der als Projektleiter bei einem Dienstleister arbeitet, gönnt sich einen Feierabenddrink, ist mit einem Freund verabredet. Häufiger als sonst checkt er sein Handy, sofern der Empfang nicht gestört ist, was derzeit öfter passiert. Also momentan hauptsächlich Twitter. Das ist auch das Erste, was ich mache, wenn ich aufstehe, ehrlich gesagt. Facebook teilweise, aber grundsätzlich Twitter. Fernsehen schaue ich fast gar nicht mehr, Zeitungen lese ich auch fast gar nicht mehr. Bücher hat Ozan Ün beim Ausgehen normalerweise nicht dabei. Heute ist das anders. Warum, erfahren wir später. Mohamed Pamuk, der Freund, ist da. Normalerweise säßen die beiden noch länger in der Kneipe. Doch heute wollen sie los zum Taksim-Platz, dem Zentrum der Protestbewegung in Istanbul, wie viele andere. Tausende sind auf dem Taksim-Platz. Die Stimmung ist friedlich, fröhlich gelöst, wie bei einem Volksfest. Oberhalb des Platzes der Gezi-Park, ein grüner Fleck im Herzen Istanbuls, der einem Einkaufszentrum weichen soll. Doch viele, jung und alt, hängen an dem kleinen Park, mehr als manche Politiker, allen voran Ministerpräsident Erdogan, sich vorstellen konnten. Fast jeder hat etwas mitgebracht, um die anderen Demonstranten zu versorgen. Essen, Medikamente und Bücher. Auch Ozan Ün spendet seine Bücher. Sie werden gelesen, wir seien ja schließlich keine Chaoten, sagen sie. ein Wagen mit Botschaften an den Ministerpräsidenten. Ich habe geschrieben, dass ich gegen jede Art von Gewalt bin und darunter, ihr wisst schon, wen ich meine. Dass wir uns Freiheit wünschen, ein freies Land, wo wir unsere Meinung auch äußern können. Beide hoffen, dass die türkische Regierung die Demonstranten nicht länger bekämpft, sondern anerkennt als Stimme des Volkes. Das waren ein paar Eindrücke aus dem Zentrum von Istanbul von gestern Abend. Gestern Abend, 0.30 Uhr, also vergangene Nacht. Die Leute übrigens, die da interviewt wurden, sprechen alle fließend Deutsch. Sind also alles junge Leute, die zumindest in Deutschland gelebt haben, beziehungsweise vielleicht sogar halbe Deutsche sind. Hier ist sehr auffällig, wie die moderne Türkei, eine laizistische Türkei, gegen dieses Gruselkabinett aus altem, altbackenem Islam, der wirklich auf Autorität und patriarchalisches System setzt, praktisch aufsteht und sagt, stopp jetzt. Weil es ist bekannt, dass Erdogan als Landesvater auftritt, der den Menschen vorschreibt, wie sie leben, den Frauen, wie sie sich kleiden sollen, der auf altväterlich macht, dabei aber knallhart seine ökonomischen Interessen bzw. die ökonomischen Interessen seines Clans verfolgt und, wie man weiß, über Leichen geht. Wir wiederholen nochmal, der türkische Geheimdienst hat Bomben legen lassen in Syrien, ist also für terroristische Attentate verantwortlich. Das haben selbst englische Zeitungen, Londoner Zeitungen veröffentlicht und geschrieben. Es werden islamistische Milizen finanziert aus der Türkei raus. Es wird alles getan, um Syrien zu destabilisieren. Was soll man gegen so ein Land sagen? Es wird in türkischen Gefängnissen gefoltert, das ist bekannt. Es werden Journalisten verhaftet aus den nichtigsten Gründen. Und dieses Land spielt sich als modern auf, als moderater Islamismus und welche Etiketten man dem auch alles anhängt. Ja, moderater Islamismus war ja dieses Etikett, das der Erdogan vor sich hergetragen hat die ganzen letzten Jahre oder das ihm auch angehängt wurde. Und vielleicht war das irgendwann mal am Anfang, aber eben ist doch sehr, sehr stark abgedriftet und eben nicht mehr so moderat. Ja. Und genau deshalb, finde ich auch, ist Türkei vielleicht doch nicht unbedingt so vergleichbar, zu vergleichen mit anderen Revolutionen, in Anführungszeichen, in Arabien und so, weil, also wie überall, wie auch in Spanien oder Deutschland immer, die letzte Stufe, wenn die, die an der Macht sind, sich nicht mehr halten können, ist dann immer das Militär zu rufen. Jetzt, das wird natürlich Erdogan verhindern wollen bis zum allerletzten, ja, der, oder er wird die nicht rufen, er wird also immer auf die Polizei setzen oder seine eigenen paramilitärischen Islamisten. Wenn er die nicht hat, wird er die noch aufbauen, aber er wird nicht das Militär rufen. Warum? Weil das Militär praktisch nur drauf wartet, eingreifen zu können. Ja, die würden, also weil denen der Erdogan auch nicht passt, ja, weil die eigentlich sich auf Atatürk berufen und laizistisch sind. Also deshalb ist das eine spezielle Situation dort, finde ich. Ja. Ja, es geht also wirklich um die Wurst. Er hat ja auch hohe Militärs unter Anklage gestellt. Sie hätten eine Verschwörung organisiert gegen ihn, gegen sein Regime, gegen sein Islamregime. Beziehungsweise man nennt das dann immer Hochverrat am Staat. Die meinen aber nur sich selber und ihre Cliquen, die sind dann der Staat. Und der hat doch ganz schön aufgeräumt. Die gelenkten Medien sind sehr lächerlich in der Türkei. Freunde in Berlin haben mir erzählt, die türkisch sind, halb türkisch, halb deutsch, und die auch die türkische Presse lesen. Die haben gesagt, es ist unglaublich, was da für ein Unsinn und für ein Müll geschrieben wird. Während die große Repressionswelle lief auf dem Taksimplatz, zeigte das erste türkische Fernsehen eine Dokumentation über Pinguine. Und das ist dann dieses berühmte Foto. Man sieht die Pinguine und man sieht den von Menschen überfluteten, protestierenden Taksimplatz. Und auch dieses Doppelfoto ist ein Symbol des türkischen Widerstands gegen die islamische, sagen wir mal, Unterdrückung geworden. Dann gibt es Meldungen von einzelnen Menschen, Schicksale natürlich, die im Laufe so eines Protestes dann wirklich fast verloren gehen. Menschen, die verletzt werden, Menschen, die ihre Augen verlieren, Menschen, die schwer verletzt werden, Menschen, die gedemütigt und geschlagen werden, auf Polizeiwachen gefoltert werden. All das wird im Laufe der nächsten Tage und Wochen dann über andere Kanäle an die Weltöffentlichkeit dringen. Ein Architekt zum Beispiel hat sich mit den Besetzern des Gezi-Parks solidarisiert. Er hat das autoritär-religiöse Regime und die Entwicklung des türkischen Staates sehr klar kritisiert und er lebt jetzt in Angst. Solche Sachen, die dann auch geschehen, muss man auch sich vor Augen halten, wenn man weiß, ja gut, wer protestiert gegen diese Regime, unter denen wir gezwungen sind zu leben, der wird eben angegriffen. Der bekommt vielleicht, wenn er an prominenter Stelle sich äußert, anonyme Anrufe von irgendwelchen Nazis und Klerikalfaschisten und wer das auch immer ist. Wir schlagen dich tot und du Hure und du Schwein. Und solche Sachen müssen die Menschen dann über sich ergehen lassen. Aber gut, die Freiheit hat diesen Preis. Die Freiheit der Freiheit ist eben diese Wand aus Gewalt und Verleumdung und Lüge entgegengestellt. Sonst könnten diese Herrschaften eben nicht so ungeniert und so unbestraft ihre Diebstähle, Verbrechen und ihre internationalen Verbrechen begehen. Das ist so. Speak. So, da hoppelt ab und zu ein Pferd durch unsere Studiolandschaft. Wir haben hier eine Bauernhof-Atmosphäre aufgebaut, um den Sommer, den bald kommenden Sommer, ein bisschen einzuleiten. Es gibt einen Liedermacher in Berlin, der heißt Thomas Pigor. Den durften wir hier in Barcelona vor Jahren schon einmal bewundern. Und der hat ein Lied gemacht, das heißt Baut den Palast der Republik wieder auf. Das fordert Thomas Pigor nämlich von den Berlinern und hofft, dass der Schlossneubau doch noch verhindert werden kann. Denn mit einem historischen Zentrum, also bitte, macht doch Berlin nun mal keine Schnitte. Thomas Pigor, wir hören uns das Lied einmal an. Chanson des Monats. Was haben Sie diesen Monat vor, Herr Pigor? Ist es schon wieder so weit? Es ist Juni. Wegen Schinken kam noch kein Tourist nach Berlin. Die wollen ja alle nachts um die Häuser ziehen. Die wollen gucken, ob noch irgendwo die Mauer steht. Und ob hier wirklich der viel zitierte Zeit. Ofen hervor, mit den doofen Draschken am Brandenburger Tor. Hau den Palast der Republik wieder auf, das wäre die absolute Härte. Hau den Palast der Republik wieder auf, das sag ich als Tourismusexperte. Das wäre der absolute Hammer für Berlin. Und schick die Draschken zurück nach Wien. Der verspätete Triumph der alten kalten Krieger. Schlossneubau hat die Ästhetik. Gehört in deren Augen ausradiert. Die Mauer, ein Symbol für die Teilung, weltweit bekannt, abgetragen. Nach kürzester Zeit wie der Palast der Republik, trotz Protesten von den Polizaubermännern aus dem Westen. In ihrer biedermännischen Geschichtsvergessenheit, in ihrer Westberliner Droschkenseligkeit, ließen sie die Abrisswerden bollern. Und was haben sie zu bieten, Hohenzollern? Bitte. Und das ewige Bohai um Schinkels Stil, das kommt nicht ran an Paris oder Denkels. Klar, das Brandenburger Tor und klar, die Museen und was von Schinkel steht, lasst es meinetwegen stehen, aber ein Schloss neu bauen, das ist Disney-like, wer sowas... Tja, da ist der Thomas Pigor leider abgerissen, dem ist die Luft ausgegangen. Wir wissen auch nicht warum. Auf einmal ist dieses verflixte Video, was ich hier abspiele, einfach stehen geblieben. Wir bitten um Entschuldigung, meine Damen und Herren. Das tut uns leid, das wollten wir nicht. Wir schmeißen jetzt eine kleine Kunja und dann kommen wir direkt zum Katastrophenblock vom heutigen Samstag. Entschuldigung nochmal, eine kleine Panne. Die passieren immer wieder. Niemandsland. Eine Sendung in deutscher Sprache. Bei Radio Contrabanda auf 91,4 FM. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Das ist Samstag, der 8. Juni 2013. Willkommen zu unserem Katastrophenblock im Niemandsland. 91,4 Contrabanda FM. Frankfurt am Main. Trotz anderslautender Gerichtsurteile. Polizei stoppte gewaltsam Blockupy-Demonstrationen zur Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main. Alles deutete am Samstag vergangener Woche in Frankfurt am Main darauf hin, dass es eine bunte Großdemonstration von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, Mitgliedern von Erwerbslosen- und Flüchtlingsinitiativen, Flughafen, Ausbaugegnern, der Linkspartei und europäischen Aktivistinnen und Aktivisten geben würde. Attac, IG Metall und Verdi-Fahnen wehten, die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten war zahlreich vertreten, die Stimmung fröhlich. Doch dann wurde der Zug der Kapitalismuskritiker, die gegen die Verarmungspolitik der Troika aus Europäischer Zentralbank, EZB, Internationalem Währungsfonds und EU-Kommission protestieren wollten, brutal von der Polizei gestoppt. Die Veranstalter sprachen nach ihrem visuellen Eindruck von rund 20.000 Protestierenden, hätten aber die Zählung wegen des gewaltsamen Polizeieinsatzes abbrechen müssen. Die Polizei gibt die Zahl natürlich sehr gering an, mit nur 7.000. Ohne sichtbaren Anlass waren Polizisten in den Zug gestürmt, die Einkesselung eines ganzen Blocks. Anwälte des unabhängigen Ermittlungsausschusses zählten darin 1050 Personen, begründeten die Robocops gegenüber der Presse mit dem Werfen von Feuerwerkskörpern und der Passivbewaffnung einiger Teilnehmer. Darunter seien auch transparente Sonnenbrillen, Passivbewaffnung und Regenschirme zu verstehen. Der Polizist, der diese Auskunft gab, sagte zugleich, er teile in diesem Punkt nicht die Meinung seines Dienstherrn. Na immerhin. Andere setzten sie sehr bereitwillig um. Immer wieder kam es zum Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken, Geschubse und Rangeleien der behelmten Polizisten gegen Teilnehmer. Augenzeugen berichteten, zum Werfen der bengalischen Lichter und Farbbeutel sei es erst gekommen, nachdem die Polizei in die Demonstration hineingespurtet sei. Somit wurde die Großdemo, die zur EZB führen sollte und deren Route vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof genehmigt worden war, letztlich durch die Polizei unterbunden. Alles deutet darauf hin, dass diese Eskalation von der Polizeiführung in Wiesbaden von langer Hand vorbereitet und der Kessel an dieser Stelle von vornherein eingeplant worden war, sagte Blockupy-Sprecherin Ani Dieselmann. Dixi-Toiletten für die Eingekesselten seien zum Beispiel nach wenigen Minuten vor Ort gewesen. Wunder, Wunder. Die ganze Stadt war zu diesem Zeitpunkt mit Polizeiketten abgesperrt, die Europäische Zentralbank weiträumig mit Stacheldraht. Ein Demonstrant sei im Kessel kollabiert, habe ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen, so Blockupy-Sprecher Hanno Bruchmann. Ein weiterer, der selbst einen Bluterguss unter dem Auge hatte, sagte am Samstagabend gegenüber der Tageszeitung Junge Welt, er habe gesehen, wie mehrere andere Aktivisten ebenfalls auf den Kopf geschlagen worden seien. Auch die Pressefreiheit wurde zwischenzeitlich außer Kraft gesetzt. All das ging selbst der konservativen Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu weit. Die berichtete am Samstag über ein hartes Durchgreifen der Polizei ohne echten Grund, wie viele sagen. Das war ein Zitat. Unter den Verletzten sei offenbar auch ein Journalist gewesen. An der neuen Mainzer Straße verwehrte die Polizei Medienvertretern den Zugang zum Kessel mit der Begründung, dort sei gar nichts los. Auf den Einwand von Junge Welt, dass man ja dann ruhig nachschauen könne, hieß es, die Presse darf nicht mehr durch. Anweisung von oben, der Polizeiführung in Wiesbaden. Parlamentarische Beobachter wurden ebenfalls nicht respektiert. Sie sind kein Abgeordneter, der Ausweis ist gefälscht, habe er sich anhören müssen, berichtete der Bundestagsabgeordnete Nima Mowassert. Ein schwarzer Tag für die Demokratie. Der Rechtsstaat wurde in Frankfurt begraben. So resümierte er. Die Demonstranten des von der Polizei als gewaltbereit bezeichneten Blocks hätten sich auch noch kurz vor der Räumung am späten Nachmittag nicht von den aggressiv vorrückenden Einheiten provozieren lassen, so Elke Steven vom Komitee für Grundrecht und Demokratie, das mit 20 Beobachtern vor Ort war. Die Polizei sei mit äußerster Brutalität und Schmerzgriffen, die die körperliche Unversehrtheit verletzten, vorgegangen. Vor der Absperrung an der Hofstraße, wo Polizisten ohne Kampfmontur im Einsatz waren, gab es um 21.15 Uhr für dieses Vorgehen Klaköre, die den dortigen Polizisten sichtlich peinlich waren. Geschniegelte, kurzhaarige Neonazis und Rechtsextremisten freuten sich dort. Gut, dass ihr denen mal so richtig auf die Fresse geht, macht ruhig weiter. Das Blockupy-Presseteam fasst zusammen. Die Demonstranten hätten trotzdem kämpferisch protestiert und sich nicht spalten lassen. Mehrere tausend seien aus Solidarität bis in die späte Nacht auf der Straße geblieben. Erst um 22.30 Uhr hatten die Veranstalter die Proteste mit einer Kundgebung gegen Polizeiwillkür und Gewalt beendet. Laut Ermittlungsausschuss waren insgesamt 2000 Personen im Rahmen der Aktionstage von Polizeimaßnahmen betroffen. 200 wurden durch Reizgas, Knüppel und Faustschläge verletzt. Ja. Ja, also genau wie in der Türkei, der brutale Polizeieinsatz in Frankfurt, der ja dann auch von demokratischen Bürgerlichen nicht mehr gut gefunden wird. Das gleiche ist ja hier passiert, in Barcelona, wo das dann losging mit dem 15M, mit der Protestbewegung. Und aber das ist natürlich, was sie erstmal versuchen, die Fassade aufrechterhalten, ne? Hier herrscht Friede, keine Proteste, die Bevölkerung akzeptiert die Situation. Und auch interessant, was du vorher zitiert hast, da wie ja die Sprache benutzt wird, um uns in den Kopf zu scheißen, ne? Passive Bewaffnung, muss man sich vorstellen, die Demonstranten seien passiv bewaffnet gewesen. Also wenn sie sich zum Beispiel eine Sonnenbrille aufsetzen oder einen Regenschirm aufspannen, dann machen die das, um ihre Gesichter zu verhüllen, um nicht erkannt oder identifiziert werden zu können, um dann Straftaten zu begehen. Ja? Das reicht schon aus, um auf brutalste Art und Weise einzuschreiten. Ne? Insofern, darum geht's, die Fassade aufrechterhalten also generell, ja, wenn wir jetzt, warum sind die Proteste da, ist ja jedem klar, ne? Und wenn wir in die Zukunft gucken, es geht wirklich vorwärts in die Vergangenheit. In Deutschland vielleicht noch ein bisschen weniger als sonst in Europa. Und jetzt aber wie weit zurück in die Vergangenheit? Jetzt bald, in 10 Tagen oder so, glaube ich, ist wieder so ein Gipfel, G8-Gipfel in Nordirland. Also Barack Obama, Merkel, der Engländer, wie heißt der, David Cameron, genau, und aus Russland der Putin und so, der Japaner, solche Leute sind da und treffen sich auf irgendeinem edlen Landhof. Nur das Blöde ist, wenn sie da hin wollen, müssen sie durch verelendete Gegenden fahren. Ne? Zerfallene Häuser, Bauruinen und so. Und was ist denen jetzt eingefallen, um die Fassade aufrecht zu erhalten? Potemkinsche Dörfer. Genau. Die haben jetzt Potemkinsche Dörfer aufgebaut. Also in dem Sinn, dass sie dann die Geschäfte zum Beispiel, die dort leer stehen, Fensterhöhlen, haben sie die Fensterscheiben wieder reingebaut und dann dahinter Fotos geklebt mit Regalen, mit vollen Regalen, so dass die Geschäfte aussehen aus der Ferne. Das habe ich letztes Jahr schon in Irland, in Nordirland gesehen. Das habe ich in Belfast gesehen, ja. Werner, in einem Viertel. Ich habe gedacht, was ist das denn? Da war ein ganzes Viertel, ein Neubauviertel, vollgeklebt mit diesen Potemkinschen Poster. Also da haben sie jetzt noch ordentlich nochmal rausgeputzt, bevor diese G8-Veranstaltung losgeht. Farbenfrohe Wandmalereien, viel Geld reingesteckt für schmucke Fassaden und so, die Geschäfte in diesem Sinne wieder instand gesetzt und so weiter. Also blühende Landschaften, diesmal nicht in Osten, sondern in Irland. Und also, weil du sagst, Potemkinsche Dörfer, ja, also es geht zurück um über 200 Jahre, wo eben Potemkin, dieser Feldmarschall da in Russland, der Günstling und der Geliebte von Katharina der Großen, wo der eben angeblich, man weiß es nicht so genau, wenn die dann über Land gefahren ist, in der Ferne Dörfer aufgebaut hat aus Karton, um eben zu zeigen, wie toll hier alles aussieht. Und da sind wir jetzt wieder angelangt. Türkei-Werbung aktuell. Unsere Welt ist derzeit voll Potemkinscher Dörfer. Politiker, Bankster und deren Propagandisten errichten ständig neue. Trotz Hiobsbotschaften über das Anwachsen von Arbeitslosigkeit und Armut soll uns vorgegaukelt werden, dass es keinen Grund zur Sorge gebe, Europas wirtschaftliche Erholung greifbar nahe sei. Ich denke auch an diese Propagandazahlen, die das spanische Ministerium hat veröffentlichen lassen. Es gäbe 100.000 Arbeitslose weniger im Laufe der Woche. Nun hat London die nächsten Kulissen malen lassen, die erstaunlich denen des Namensgebers, wie du gerade sagtest, solcher Ortschaften ähneln. Grigori Potemkin, der lebte von 1739 bis 1791, hatte das eben für die Zarin Katharina durchführen lassen. Für den 17. und 18. Juni im luxuriösen Resort im britischen Nordirland stattfindende G8-Gipfeltreffen gab es ein ähnliches Problem. Wie es der General mit der Zarin hatte, die Wirtschaft der Region liegt in Trümmern. Viele Ortschaften zum Tagungsort sind in einem so desolaten Zustand, dass man sie nicht gerne zeigen möchte. Damit Gipfelteilnehmer wie Barack Obama, Angie Merkel, Shinzo Abe, der Cameron und so weiter angesichts dieser Armut nicht womöglich der Appetit auf Champagner vergeht, musste etwas getan werden. Auch will die britische Regierung das Erscheinen von Fotos vermeiden, die fortgeschrittenen wirtschaftlichen und sozialen Verfall der Region in der internationalen Presse dokumentieren würden. Man benimmt sich da also wie die Machthaber in den faschistischen und auch kommunistischen Regimen des vergangenen 20. Jahrhunderts, die alles Unangenehme so gerne verstecken, zensieren und dann aus Fotos sogar noch wegretuschieren. Man hat sich da früher so gern drüber lustig gemacht, nun greifen die Herrschaften wieder fröhlich darauf zurück. Die Lösung war mit Hilfe farbenfroher Wandmalereien schnell gefunden. Wie in einem Hollywood-Set wurden in den zurückliegenden Wochen und Monaten für viel Geld in den Dörfern schmucke Fassaden errichtet. Aus längst verlassenen und zerfallenen Häusern wurde der Anschein nach blühendem Geschäft, sozialen und intaktem Umfeld erweckt. Eines der großen Lügengebäude ist allerdings jetzt mit lautem Krach zusammengestürzt. Die Medizin, welche die Troika aus EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds, IWF, in den zurückliegenden 3 Jahren Griechenland verabreicht hat, war nicht nur bitter, sondern auch das falsche Mittel. Jawohl, jetzt wird's zugegeben. Das hat ausgerechnet der IWF nun eingeräumt. Und der Fonds hat eingestanden, dass er dabei gegen seine eigenen Regeln verstoßen hat. Damit nicht genug. Dem am Mittwoch dem Wall Street Journal zugespielten streng vertraulichen Dokument ist auch zu entnehmen, dass der IWF die Öffentlichkeit nach Strich und Faden belogen und betrogen hat. Und das nicht nur, um eine Panik auf den Finanzmärkten zu verhindern, sondern auch, um zur Rettung der Eurozone bzw. des internationalen Finanzkapitals mehr Zeit zu schinden. Es geht auf keine Kuhhaut, könnte man sagen. So viel Lüge, so viel Betrug, aber was das Schlimme ist, so viel ungestrafte Lüge und ungestrafter Betrug, denn politisch und juristisch haben diese ganzen Schweinereien eigentlich keine Folgen. Und das ist das Erschütternde an unserem System, dass Leute lügen, betrügen, stehlen können, ohne dass es überhaupt Folgen hätte. Unglaublich, aber wahr. Ein feudales Regime eigentlich. Der Landesfürst reitet mit seinen bewaffneten Soldaten über die Felder, zertrampelt den Bauern die Felder, nimmt sich die Mädchen, vergnügt sich, plündert eine Mühle vielleicht und reitet dann schön, fröhlich und besoffen und zufrieden in sein Schloss zurück. Und niemand darf ihn antasten. Das erinnert an das, was heute passiert. Eben nicht in mittelalterlicher Rüstung mit Kutschen und Pferden, sondern mit Hubschraubern, Internet und Überwachungskameras. Das Massenmedium, das Massenmedium. Was uns als Medienmenschen sehr, sehr am Herzen liegt, ist auch das Aussetzen des Presserechts und der Pressefreiheit. Nach den Blockupy-Protesten von Frankfurt beklagen sich Reporter über Polizeigewalt. Die Journalistengewerkschaft DJU findet die Vorfälle unglaublich. Auf einer Demonstration kann es manchmal ruppig zugehen, auch für Journalisten. Doch was sich am Samstag vergangener Woche während der Blockupy-Proteste in Frankfurt am Main abspielte, das bezeichnete Cornelia Haas, die ist Geschäftsführerin der Journalistengewerkschaft DJU, als unglaubliche Vorfälle. Zu Verstößen kommt es immer wieder, sagt sie, aber was dort passierte, ist sehr ungewöhnlich. Sie habe den Eindruck, dass die Polizei keinerlei Sensibilität für die Pressefreiheit und die Arbeit der Journalisten hatte. Was ist passiert an diesem 1. Juni in Frankfurt? Eine von etlichen Geschichten kann Christian M. erzählen. Er ist freier Autor und Fotograf, etwa beim Magazin Fluter und der Zeit. Am Samstag fotografierte er den zunächst friedlichen Protest, bis die Polizei begann, den Protestzug gewaltsam, wie vorhin schon ausführlich geschildert, zu stoppen, den antikapitalistischen Block an der Demospitze einzukesseln. Und damit auch M. Plötzlich rannten Polizisten auf mich zu. Der Fotograf trug eine graue Weste, auf der deutlich sichtbar Presse stand und befand sich laut eigener Aussage einige Meter vor den Demonstranten. Dennoch bekam er aus nächster Nähe erst einmal eine volle Ladung Pfefferspray in die Augen. Daraufhin ist er kollabiert und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Erst nach mehreren Stunden wurde er entlassen, mit einem großen Schock. Zitat: Ich empfinde das als Angriff auf meine Person und die Pressefreiheit. Er will nun Strafanzeige gegen die Polizei stellen. M ist nicht der einzige betroffene Journalist. Bei Cornelia Haas sind bereits 4 Beschwerden wegen Polizeigewalt eingegangen. Darunter von 2 Journalisten, die ins Krankenhaus mussten. Vermutlich liegt die Dunkelziffer viel höher. Der Taz liegen Berichte von weiteren Fällen vor, etwa von einem Fotografen, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Die Angst geht also um. Die Angst von, Achtung, Presseleuten in einem sogenannten freien Land, dass sie dann von Geheimpolizisten vielleicht bestraft werden oder unter falschen Tatsachen angeklagt werden, vor Gericht gezerrt werden. Ich habe mit der rechten Hand Fotos gemacht, berichtete er. Plötzlich kam ein Polizist auf mich zu und obwohl ich meinen Presseausweis mit der linken Hand hochhielt, hat er mir mit voller Wucht die Kamera ins Gesicht geschlagen. Wie groß die Empörung ist, zeigte die Pressekonferenz der Polizei und des hessischen Innenministers am Montag. Dort erhoben, unüblich für einen solchen Rahmen, etliche Journalisten Vorwürfe gegen die Polizei. Das war eine Schande für Frankfurt, rief einer. Weitere Pressevertreter beklagten die Erfassung ihrer Personalien. RTL-Reporter Benjamin Holler berichtet, dass sein Kameramann von einem Polizisten geschubst und ihm ein Bein gestellt worden sei. Seine Arbeit sei bewusst behindert worden, sagte Holler gegenüber der Taz. Als die Räumung im Kessel begann, drückte mir ein Polizist mit seinem Ellbogen massiv gegen die Halsschlagader und ließ trotz Protesten nicht davon ab, sagt Fotograf Sascha Reker, der unter anderem für die Frankfurter Rundschau arbeitet. Das Fazit der 39-Jährigen: Wenn es um unnötige Gewalt gegen Demonstranten sowie um Ruppigkeit gegenüber Journalisten geht, war das der negative Höhepunkt meiner Karriere. Ein Polizeisprecher sagte, man gehe den Vorwürfen nach. Das muss ein politisches Nachspiel haben, so DJU-Geschäftsführerin Haas. Entweder sei die Polizei nicht vernünftig auf den Einsatz vorbereitet gewesen oder es sei bewusst versucht worden, Berichterstattung zu unterbinden. Die Polizei weist natürlich diese Vorwürfe zurück. Der Blick nach oben, er kriegt das Herz. Der Blick nach oben, schickt neue Gang. So leid es einem ja tut, ne, die Opfer der Polizeigewalt. Die Geschichte hat aber auch einen positiven Aspekt, finde ich. Also jedenfalls wurde mir bewusst gemacht, dass es in Deutschland eben auch Widerstand gibt gegen diese Politik, genau wie hier. Und vielleicht sogar noch überraschender, weil die Auswirkungen sind ja hier noch viel schlimmer als in Deutschland im Moment. Ne? Und zu dem, was du vorher gesagt hast, wie sich das durchsetzt, diese Politik von oben, ne? Was auch noch dazu kommt, ist einfach ein ordentliches Stück Frechheit und Arroganz, wenn die reden, also die Merkel oder die Bundesbank zum Beispiel über die südeuropäischen Länder. Ne? Da gibt es diesen Jens Weidmann, so ein richtiger Falke, ist jetzt Chef von der Bundesbank. Und er beklagt sich jetzt darüber, dass das Bruttoinlandsprodukt, die Perspektiven für Deutschland wieder nach unten korrigiert werden müssen. Ne? Also jetzt sagen sie, für dieses Jahr 2013 rechnen sie mit 0,3% noch Wachstum. Und wer hat Schuld? Natürlich die Länder in Südeuropa. Ne? Die sagen, also wenn die die ökonomische Situation nicht stabilisieren können, dann beginnt es wieder, dann verschwindet das Vertrauen der Anleger, der Investoren, also der Spekulanten. Ja, und dann, also hier ist wieder die Drohung, ne, mit den Märkten, Risikoprämie und so. Und jetzt diese Diskussion wird ja hier stärker in Spanien und in Deutschland hat sie immer schon existiert. Ja, wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm, unsere alte D-Mark wieder haben. Ne? Oder hier, wir müssen wieder zurück zur Pesete. Ja? Das ist, und das Geld ist halt eben nur Ausdruck, eine Fassade von dem, wie es innen aussieht, im Haus drin, ne? In den Gesellschaften oder die diese Währung haben. Ne? Und also wie es aussieht, in der Eurozone generell mehr oder weniger stark, Arbeitslosigkeit, Hunger, medizinische Versorgung, Verarmung generell, no future. Ne? Und was wir auch permanent hört, dieses Geschwätz eben der Politiker, ne? Das Schlimmste ist vorbei. Ne? Jetzt sehen wir Licht am Ende vom Tunnel. Und dann fängt diese Diskussion an. Also entweder wir passen das Geld an diese beschissene reale Situation, gehen wieder zurück zur D-Mark oder zur Pesete, oder aber, theoretisch mindestens, ist das die andere Alternative, nach vorne zu gucken, also wirkliches soziales Europa zu schaffen, wo die Ökonomie wieder für den Menschen da ist und nicht umgekehrt der Mensch für die Ökonomie. Ne? Also, aber das ist keine reale Alternative, was man zurück wieder zu den alten Währungen. Ne? Wie wenn die Finanzmärkte aufhören würden zu spekulieren, nur weil du jetzt eine andere Währung wieder einführst. Ne? Und das würde heißen für die Länder, besonders in Südeuropa, eine ganz brutale Abwertung, wenn wir zurückgingen zur Pesete oder in Portugal oder in Griechenland. Dann würde sofort alle Importe sehr viel teurer werden. Die Lebenshaltung generell würde die Kosten nach oben gehen. Noch mehr Verarmung, weitere, stärkere, beschleunigte Umverteilung von unten nach oben. Und dazu dann noch die Umverteilung von Süden nach Norden. Ja. Dann die müsste Petroleum sehr viel teurer bezahlt werden, Inflation geht rauf und alles würde teurer werden, allein schon deshalb. Ja. Also das ist kein Ausweg. Themenwechsel. Der Prozessbeginn gegen Bradley Manning. Die Verteidigung sagt, ihr Mandant sei erschüttert darüber gewesen, wie wenig Menschenleben für die USA zählen. Über 3 Jahre nach der Verhaftung des US-Nachrichtenanalysten Bradley Manning im Irak begann am Montag der Prozess vor dem US-Militärgericht in Fort Meade, nahe der Hauptstadt Washington D.C. Der 25-jährige Obergefreite konnte wegen des Vorwurfs, sich als Whistleblower der Enthüllungsplattform WikiLeaks der Unterstützung des Feindes schuldig gemacht zu haben, den Rest seines Lebens in einem Militärgefängnis verbringen. In einem viel zu kleinen Gerichtssaal, so schreibt die Junge Welt, für den 5-mal so viele Akkreditierungsanträge der Medien gestellt wurden, als Presseplätze vorhanden sind, zeichneten die Ankläger des Pentagon eingangs ein Bild des Angeklagten als Landesverräter. Durch die Offenlegung der Afghanistan- und Irak-Kriegsprotokolle habe er Al-Qaida unterstützt und damit den USA absichtlich schweren Schaden zugefügt. An die Gerichtsvorsitzende Oberst Denise Lind gerichtet, führte Staatsanwalt Hauptmann Joe Morrow aus, dies sei der Fall eines Soldaten, der systematisch hunderttausende Dokumente aus geheimen Datenarchiven sammelte, sie ins Internet stellte und so dem Feind in die Hände spielte. Dabei habe Manning mit dem WikiLeaks-Gründer Julian Assange konspiriert und von WikiLeaks Anweisungen erhalten. Die Beweisaufnahme werde zeigen, dass er damit bewusst den Feind unterstützte. Zum Erstaunen der anwesenden kritischen Öffentlichkeit entwarfen die beiden Anklagevertreter die Schritte ihrer Beweisführung mittels einer Dia-Show. Hauptverteidiger David Combs entgegnete den Anklägern in seinem Eröffnungsplädoyer, sein Mandant habe keineswegs seinem Land schaden wollen. Vielmehr sei er seit 2009 bei seiner Arbeit zunehmend mit den Dokumenten über die Opfer unter der irakischen Zivilbevölkerung konfrontiert worden und habe innerlich mit sich gekämpft. Untypisch für ihre Soldaten, so Combs zu den Anklägern, habe auf Mannings Erkennungsmarke sinnbildlich Humanismus gestanden. Er sei bestrebt gewesen, seiner Einheit zu helfen, dass jeder sicher nach Hause zurückkehrt. Aber er wollte auch, dass die Einheimischen jeden Tag sicher nach Hause zurückkehren können. Als sein Mandant die Videoaufnahmen über den Einsatz eines US-Hubschrauberangriffs weitergab, dem Zivilisten und Reporter zum Opfer gefallen waren, habe er offenlegen wollen, dass der Irakkrieg in Wahrheit anders geführt wird, als berichtet wird. So Coombs über das WikiLeaks-Video Kollateraler Mord. Sein Mandant sei erschüttert gewesen darüber, welchen Wert Menschenleben für uns haben. Er habe die amerikanische Öffentlichkeit aufrütteln wollen, damit sich die Dinge ändern. Aus demselben Grund habe er diplomatische Depeschen des US-Außenamts, die Gefangenenakten der in Guantanamo Verhafteten und weitere Materialien weitergegeben. Coombs schloss seine Ausführungen über das Handeln seines Mandanten, für das dieser schon im Februar Verantwortung übernommen hatte, mit den Worten: Er war 22 Jahre, er war jung. Vielleicht sei er ein wenig zu naiv gewesen, zu denken, diese Informationen könnten wirklich etwas verändern, aber er tat es in guter Absicht. Das Verfahren wird mit der Vernehmung der ersten Zeugen der Anklage fortgesetzt. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Hochwasserlage an der Elbe und ihren Zuflüssen weiter kritisch. In Magdeburg wird der Scheitelpunkt im Laufe des Tages erwartet. Nie zuvor hat die Elbe hier so viel Wasser geführt. In Bitterfeld keimt inzwischen Optimismus auf. Die Schutzmaßnahmen würden greifen, so eine Expertenkommission. Abstimmung über Wahlprogramm bei den Grünen. 60.000 Parteimitglieder können an diesem Wochenende über die wichtigsten Vorhaben im Falle einer Regierungsbeteiligung nach der Bundestagswahl mitentscheiden. Die Ergebnisse des Mitgliederentscheids sollen am Mittwoch bekannt gegeben werden. Erstes Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Obama und Chinas Staatschef Xi in Kalifornien. Obama betonte, wie wichtig die Beziehungen der beiden Länder seien. Beide Präsidenten sprachen sich für ein neues Modell der Zusammenarbeit aus. Obama begrüßte den friedlichen Aufstieg Chinas zu einer Weltmacht. Proteste in der Türkei gehen weiter. Auf dem Taksim-Platz in Istanbul haben in der Nacht erneut mehrere tausend Menschen friedlich gegen die Politik von Ministerpräsident Erdogan demonstriert. In anderen Stadtteilen gab es mehrfach gewaltsame Zusammenstöße mit der Polizei. Erdogan hatte zuvor ein sofortiges Ende der Proteste gefordert. Amoklauf in den USA. In Santa Monica in Kalifornien hat ein Mann nach Angaben der Polizei 4 Menschen erschossen. Er habe an mehreren Stellen wahllos um sich gefeuert. In einem angrenzenden Hochschulgelände wurde er von Polizisten bei einem Schusswechsel getötet. Die Hintergründe sind unklar. Das Wetter: im Norden meist sonnig, im übrigen Land auch örtlich zum Teil heftige Gewitter, 13 bis 28 Grad. Alles klingt und stinkt nach Untergang. In ein, zwei Augenblicken fängt's wieder von vorne an. Was am meisten gefehlt hat, was am meisten gezählt hat, das muss wohl überall so sein. Seite im Kapitel. Ein kurzes Wort zum Abschied, Zuversicht als letztes Mittel. Und viel Verständnis gegen viel mehr Wut und offenen Fang. Denn alles, was so nah war, wirkt halt ziemlich abgeschlagen. Und was den Weg vom Nord zum Südpol noch verkürzen kann. Vielleicht in ein, zwei Leben fängt sie wieder von vorne an. Was am meisten gefällt hat, was am meisten gezählt hat, das muss wohl überall so sein. Es gibt zu viel zu vermissen, es gibt zu viel zu verstehen, es gibt zu viel zu verstehen. Was am meisten gefällt hat, was am meisten gezählt, das muss wohl überall so sein. Es gibt zu viel zu vermissen, es gibt zu viel zu erzählen, es gibt zu viel zu erzählen. Merkel. Euch wird es helfen. Ein ganz normaler Tag im Kanzlerinamt. Ich halte heute die Festrede beim Tag des deutschen Familienunternehmens. Sie halten eine Rede bei der CSU? Da klingelt das schwarz-gelbe Telefon. Was? Markus Lanz moderiert morgen sein erstes Sommerwetten, das auf Mallorca? Das ist ein Fall für... Super Merkel! Sofort kommen Super Merkel Bedenken. Wieso sollte Sommerwetten das mit Herrn Lanz nicht funktionieren, Frau Bundeskegelbahn? Weil der Schnarchzapfen sogar Malle stinklangweilig macht. Die deutschen Urlauber in Palma wollen steil gehen und wir schicken denen zur Bespaßung diesen Sockenbügler. Mallorca hat sich längst darauf eingestellt. Am Ballermann gibt's extra ein Markus-Lanz-Gedeck. Was ist denn ein Markus-Lanz-Gedeck? Das ist Eimersaufen mit Kamillentee. Werden von der heißen Brühe nicht die Strohhalme weiß? Das findet der Markus Lanz ja gerade gut an heißen. Ein Strohhalm kann er sich nicht so leicht verletzen. Genau das meine ich. Das Milchbrötchen passt nicht auf eine Partyinsel. Der hält El Arenal doch für eine Zahncreme. Das ZDF hat versprochen, dass Herr Lanz morgen Abend richtig eskalieren wird. Er wird sich den obersten Hemdknopf aufmachen. Als ob Captain Valium auf Malle locker wird. Der fragt sogar in der Schinkenstraße nach einer vegetarischen Alternative. Immerhin, er hat eingeladen Stars von Oberbayern-Disco. Jürgen Dreves, Tim Toupé und Mickey Krause. Wer ist denn Mickey Krause? Der hatte vor Jahren mal einen Hit mit Geh doch zu Hause, du alte Scheiße. Und woher wusste der damals schon, dass Markus Lanz ihn mal auf Malle besuchen kommt? Was weiß ich. Ich weiß nur, dass ich niemals in eine Sendung von Markus Lanz gehen werde. Sonst entlockt mir die Trantüte noch Regierungsgeheimnisse. Halten Sie ihn für so einen gewieften Interviewer? Nö, aber ich spreche im Schlaf. Enjoy Podcast. Das war die Super Merkel. Wetten das auf Mallorca. Die letzte halbe Stunde ist schon angebrochen, hier im Niemandsland, auf 91.4 FM bei Contrabanda. Langsam bricht die Sonne durch die Wolkendecke, Regentropfen auf der Fensterscheibe hier am Studiofenster. Mal gucken, wie der Tag sich so entwickelt und das Wochenende. Was wird hier angesagt? Wovon wird hier geredet? In deiner kleinen Stadt sind alle schön verblödet. Und hinter jedem Gartenzaun ein eingegrabener alter Traum. Unter Bäumen aus Gold. Und hinter jeder kargen Wand ein Hoch aufs eigene Vaterland. Und dazwischen sitzen wir. Und dazwischen sitzen wir. Was hab ich denn gemacht? Warum werd ich zum Thema? Für eure Bauernweisheit, für euer altes Schema. Und hinter jeder Fahrt nach Haus der große Wunsch, ich will hier raus. Bleibt hier eng, ist still und hinter her. Wo geh ich hin, wo komm ich her? Wir haben noch ein letztes Thema, ein letztes größeres Thema hier auf dem Tisch liegen, Werner. Es geht um eine ganz eigene Form von Korruption und Schmarotzertum. Darum geht es genau, der Kampf gegen uns, gegen ihre eigenen Völker, gegen dich und gegen mich. Also ich bin ja auf Rente und da wird jetzt auch nochmal kräftig zugesetzt werden in nächster Zeit. Und du, bei dir, wie ist es da? Du bist noch nicht arbeitslos, ne, im Moment. Nee, ich arbeite. Noch, ne? Ich bin voll beschäftigt. Aber jedenfalls, Gott sei Dank. Irgendwie, wahrscheinlich treffen wir uns nächste Woche wieder, weil irgendwie können wir zwar nicht mehr leben, aber doch noch überleben. Also, aber klar, ich mit meiner Rente und du mit deinem Gehalt, Ist ja klar, wir verdienen doch wesentlich weniger als, weiß ich, Ronaldo in der nächsten Saison oder die Manager hier in Spanien, kommt jetzt gerade raus, die Directivos del IBEX 35, also von den 35 größten Aktiengesellschaften hier, die haben schon vor 2 Jahren in voller Krise im Durchschnitt jedes Jahr 2,5 Millionen Euro verdient, also 130 Mal mehr als ihre eigenen Arbeiter, ne? Oder weiß ich, Fußballspieler oder Fernsehmoderatoren oder Investmentbanker oder so, aber mit denen wollen wir uns ja gar nicht vergleichen. Auch nicht zum Beispiel mit den Ministern, und zwar nicht nur in Deutschland oder in Spanien, sondern auch mit den Ministern in Brüssel. Das sind die sogenannten EU-Kommissare, die sahen ja auch ordentlich ab, das ist ja bekannt. Dann, wenn wir weiter runtergehen von den Ministern zu den normalen EU-Beamten, die verdienen also wesentlich mehr, im Durchschnitt doppelt so viel wie vergleichbare Beamte in den EU-Ländern oder in Deutschland. Ja. Also nur Grundgehalt jetzt. Ne. Zahlen weniger Steuern, kommt dazu, dann kriegen sie Zuschläge für Haushaltsführung, für Kinder, Auslandszulage von 16%, können früher in Ruhestand gehen. Also denen geht's so gut, dass sogar einer von der EU-Kommission gesagt hat, und zwar so, dass man sie schon mit Waffengewalt dazu zwingen müsste, aus Brüssel wegzuziehen. Ne? Und dann gibt's auch noch andere. Alle die, die im EU-Parlament sitzen, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, riesengroßes Parlament mit seinen Abgeordneten, und da hast du noch was dazu, was jetzt im Fernsehen war. Herzlich willkommen zu Explosiv Weekend und damit gleich zu einem Rausschmiss, bei dem einer unserer Reporter vor die Tür gesetzt wurde. Es ging um das Thema Tagegeld im EU-Parlament. Es ist ein offenes Geheimnis, dass sich einige Abgeordnete das Geld völlig zu Unrecht in die Tasche stecken. Sie erscheinen brav um 7 Uhr morgens, lassen sich kurz registrieren, sichern die 284 Euro und sind dann wieder weg. Warum das so ist, wollten wir wissen und nachhaken. Schließlich kann ein EU-Abgeordneter, der sich klug anstellt, mit allen Zuschüssen fast so viel verdienen wie unsere Bundeskanzlerin. Thomas Mayer unter anderem über Volksvertreter, die die Flucht ergreifen. Sie sehen eine Szenerie, die wir niemals für möglich gehalten hätten. 7 Sicherheitsbeamte des EU-Parlamentes setzen unseren Reporter vor die Tür, obwohl er akkreditiert ist und sich völlig korrekt verhalten hat. Das ist ein beispielloser Skandal, dass Sie so an der Arbeit. Der Eklat von Straßburg. Unser Reporter wird rausgeschmissen und zuvor flüchten Abgeordnete vor unserer Kamera. Und das alles nur, weil wir sehen wollten, ob einige Abgeordnete immer noch abkassieren. Sie bekommen so viel Geld wie keine anderen Politiker, EU-Abgeordnete. Egal, ob sie da sind oder nicht, gibt es Diäten in Höhe von 7.339 Euro. Zusätzlich bekommen die Parlamentarier eine steuerfreie Kostenpauschale von 3.980 Euro plus 284 Euro pro Sitzungstag im Parlament. Macht im Monat bei durchschnittlich 12 Sitzungstagen noch einmal mindestens 3.408 Euro netto. Macht zusammen 14.727 Euro im Monat. Sodass unterm Strich ein durchschnittlicher Europaparlamentarier netto mehr Geld verdient als die Frau Bundeskanzler Merkel. Da stimmt was in der Leistung nicht, da stimmt was in der Verantwortung nicht. Und man will es natürlich verstecken vor den Wählern, und darum hat man es ja so ungern, wenn man hier ein bisschen genauer hinschaut. Genau das haben wir gestern Morgen getan. Seit Jahren heißt es, dass einige Abgeordnete sich zum Beispiel freitags früh in die Anwesenheitslisten eintragen, um noch einmal Tagegeld zu kassieren und dann abreisen. Und tatsächlich, um 7:15 in der Früh entdecken wir diesen Abgeordneten mit Koffer vorm Parlament. Sind Sie nur hier, um sich nochmal einzutragen, das Geld mitzunehmen? Das geht Sie nichts an. Oben vor dem Büro, in dem sich die Abgeordneten in die Anwesenheitslisten eintragen können, eine ganze Schlange von Abgeordneten mit Koffern. Zum Beispiel die irische Abgeordnete Cathy Sennett. Sie droht mit Klage, je nachdem, wie wir über sie berichten werden. Ich wäre an Ihrer Stelle sehr vorsichtig, was Sie senden über mich sagen. Ich habe jetzt um 7 Uhr schon 7 Stunden gearbeitet, sagt sie. Aber für eine Nachtschicht im Parlament ist das Tagegeld von 284 Euro nicht gedacht. Dutzende Abgeordnete tun es und tragen sich morgens um 7 in die Anwesenheitsliste ein. Es ist 7 Uhr morgens, was machen Sie hier mit Ihrem Koffer? Nun, ich habe in meinem Wahlkreis heute noch zu arbeiten. Aber dafür ist das Tagegeld doch gar nicht gedacht. Anderen Abgeordneten scheint es so unangenehm zu sein, dass wir sie beobachten, dass sie es vorziehen, sich nicht in die Anwesenheitsliste einzutragen. Sie kommen aus dem Aufzug, waren sie auf dem Weg, sich für das Tagegeld einzutragen? Und verlassen die Etage schnell wieder, ohne Kommentar. Warum laufen sie weg? Schämen sie sich dafür, dass sie sich hier eintragen wollten? Diese Abgeordnete aus Deutschland werden Sie in wenigen Augenblicken kennenlernen. Kurz zumindest. Hiltrud Breyer von den Grünen. Ja, die rannte direkt wieder weg. Die versteckt sich richtig im Fahrstuhl. Warum ist das denn unverschämt? Haben Sie ein schlechtes Gefühl, sich jetzt hier gerade ein... Warum sprechen Sie nicht mit uns? Sie sind Abgeordnete des Europäischen Parlamentes. Hiltrud Breyer will ihr Gesicht nicht zeigen und verlässt über die Treppe die Tagegeldetage, ohne sich in die Liste einzutragen. Morgen, Frau Gebhardt-Meyer ist mein Name, RTL Fernsehen. Ja. Warum haben Sie sich jetzt hier eingetragen? Weil ich hier noch arbeite heute hier, ja. Aber jetzt ist das ja eigentlich nur Geld für Tage, wo auch tatsächlich abgestimmt wird im EU-Parlament. Also ich arbeite hier im Europäischen Parlament, ich habe noch vieles zu tun. Ich habe eine zusätzliche Übernachtung gehabt und es ist ein normaler Tag, ein normaler Arbeitstag für alle Abgeordnete. Wir arbeiten ja nicht nur, wenn wir abzustimmen haben im Parlament, sondern wir müssen unsere Dossiers ja auch vorbereiten. Aber dafür bekommen Sie ein ganz normales Gehalt, was ja, ist auch nicht so schlecht ist. Nein, also ich bekomme mein Gehalt, das ist richtig, aber ich bin hier und es ist zulässig, dass ich hier unterschreibe und dann mache ich es auch. Das heißt, man nimmt das mit, was man bekommen kann. Ist das der Gedanke, der dahinter steckt? Nein, ganz bestimmt nicht, nein. Also ich bitte Sie. Haben Sie uns gesehen? Der hätte schon längst geschafft. Nachdem wir 2 Stunden lang beobachten konnten, wie Abgeordnete abkassieren, taucht der Sicherheitsdienst des Parlaments auf, will, dass wir aufhören zu drehen. Okay, Mr. Martin. Wir dürfen auf dem Flur drehen. Trotzdem passiert kurz darauf das Unfassbare. Der Generalsekretär des EU-Parlaments ordnet an, dass wir das Gebäude verlassen müssen. Ich darf hier filmen. Ich darf hier filmen. Ich möchte jetzt gerne mit jemandem von der Presse sprechen. Nein. Ich protestiere auf das Entschiedenste, dass Sie hier die Arbeit eines freien Journalisten... Der Verweis unseres Reporters aus dem EU-Parlament. Er scheint zu zeigen, wenn es ums Geld geht, setzen die Volksvertreter ihre eigenen Prioritäten. Dann muss offenbar auch mal die Pressefreiheit zurückstehen. Ja, das war natürlich sowas von entlarvend, was wir da gesehen haben. Meine Damen und Herren, Sie haben ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, die Bilder nicht gesehen. Wir haben die Bilder hier verfolgen können am Monitor dieser Herrschaften. Die Lüge stand allen, die jetzt gesprochen haben, ins Gesicht geschrieben. Ja, sehr schön, dieser Trailer da. Dieses Thema ist ja nur ein Aspekt unter der dem generellen Abbau jedes Mal weniger Demokratie und hin zu einem Autoritarismus, eben nicht nur der einzelnen Regierung, sondern auch in Brüssel. Und da hat der Enzensberger vor 2 Jahren ein kleines Büchlein rausgebracht, das heißt ein Essay, Sanftes Monster Brüssel oder die Entmündigung Europas, wo er also auch dieses Thema anspricht und generell auch diese Wahnsinnsbürokratie kritisiert, die dort immer mehr um sich greift. Und für dann ein Beispiel will ich mal schnell zitieren. Also die Verträge von Lissabon, das ist ja quasi die Verfassung der EU. Und da zitiert er dann, im gesamten Vertrag werden die Worte Gemeinschaft oder Europäische Gemeinschaft ersetzt durch Union, die Worte Europäische Gemeinschaften oder EG oder gegebenenfalls Europäische Wirtschaftsgemeinschaft durch Europäische Union, der Wortbestandteil Gemeinschafts- durch Unions- und das Adjektiv gemeinschaftlich durch der Union. Außer in Artikel 299 Absatz 6 Buchstabe C, wo der Artikel 311a Absatz 5 Buchstabe C wird. In Artikel 136 Absatz 1 betrifft die vorstehende Änderung nicht das Wort Gemeinschaftscharta. Also das nur als kleines Beispiel dafür. Sehr schön geschrieben, leicht verständlich und wie immer sehr lakonisch, treffsicher und witzig. Vom Altmeister Hans Magnus Enzensberger. Wir können uns gleich verabschieden, aber vielleicht noch ein paar Informationen zum Festival Sommer in Deutschland. Neben großen Rockfestivals gibt es internationale Theater- oder Designfestivals. Sie stellen neue, unkonventionelle Projekte vor. Wenn die Temperaturen steigen, zieht es vor allem Musikfans wieder nach draußen. Im Moment läuft ja gerade das Rock am Ring Festival in der Eifel. An ungewöhnlichen Plätzen wie ehemaligen Flughäfen oder Rennbahnen kommen internationale Rock-, Pop- und Elektrobands zusammen und spielen Open Air vor tausenden angereisten Fans. Eines der bekanntesten Festivals ist natürlich Rock am Ring in Nordrhein-Westfalen, wie gerade gesagt. Das hat gestern begonnen und geht noch bis zum morgigen Sonntag. Bis zu 1,5 Millionen Besucher erreicht das Festival jährlich. Im Line-In stehen dieses Jahr Headliner wie die alternative Rockband The 30 Seconds to Mars aus Los Angeles oder die Elektropunk-Band The Prodigy aus Großbritannien. Beim Hurricane Festival in Niedersachsen, das geht vom 21. bis 23. Juni, treten die kanadischen Billy Talent Rocker auf und die kalifornischen Rocker von Queens of the Stone Age. Für die Zuschauer ist aber nicht nur das internationale Line-Up der Hauptgrund, die großen Rockfestivals zu besuchen. Vor allem die Atmosphäre und das Camping rund um das Spektakel ziehen natürlich massenweise Besucher an. Was morgen nicht aufhört, sondern anfängt, ist das jüdische Filmfestival hier in Barcelona. Da hast du ja letzte Woche schon was drüber gesagt, ne? Also morgen ist der erste Tag, der Film von Margarete von Trotta, über Hannah Arendt, und die wird auch selber da sein. Morgen die von Trotta. Und dann am Montag nicht, aber Dienstag, Mittwoch, Donnerstag geht's weiter mit anderen Filmen. Lore, The Gatekeepers, The Flat und dann am nächsten Samstag nochmal Hotel Lux, der ja schon vor ein paar Wochen mal hier gespielt wurde. Ja, und dann würde ich gerne noch einen Dokumentarfilm empfehlen, den ich mir letzte Woche angeguckt habe, Searching for Sugar Man. Hast du den gesehen? Nee, noch nicht, aber viele Leute haben ihn sehr lobend unbedingt erwähnt. Reingehen. Der hat jetzt bei den Oscars als wurde ausgezeichnet als bester Dokumentarfilm. Und ganz kurz zum Inhalt. Also Ende der 60er oder Anfang der 70er zwei kleine Musikproduzenten entdecken in einer Hinterhofkneipe in Detroit einen Gitarrenspieler, der da in der Kneipe Musik macht, ne? Und sofort fasziniert sind von ihm und bringt dann auch zwei Platten raus von ihm, Cold Fact und Coming from Reality, die aber total in die Hose gehen. Also kein Schwein kauft die da in USA und dann schmeißen sie ihn raus von der Plattenfirma und damit ist die Sache gegessen. Er arbeitet dann weiter als Maurer und das ist dann seine Zukunft. Jetzt willst du aber der Zufall, dass irgendjemand zufällig von USA eine Platte mitnimmt nach Südafrika und dort wird er plötzlich von heute auf morgen zum Erfolg. Also breitet sich so langsam aus. Ja? Und in Südafrika ist er der Held. Also so, wie so eine Mischung aus Dylan, Donovan oder Simon und Garfunkel in einer Person. Ne? Aber jetzt die ganzen Fans in Südafrika versuchen zu erfahren, wer das ist, dieser Sixto Diaz Rodriguez. Und kriegen aber nichts raus. Ne? Einmal wegen der Apartheid, war eben Südafrika doch relativ abgeschirmt damals. Es kommen auch keine neuen Platten nach. Ja? Dann versuchen die rauszukriegen in den USA selber, wer das ist, und sie schaffen es nicht. Ne? Die entwickeln sich so Legenden, dass er sich selber auf offener Bühne erschossen hat und so weiter. Und auch seine Plattenfirma verschweigt ihm das, dass er Erfolg hat. Er ist also ohne Superstar, ohne es zu wissen, und dann seine Tochter kriegt dann über 25 Jahre später zufällig über eine Website raus, was da abläuft in Südafrika, eine Website, die irgendwelche Fans erstellt haben. Also sehr schön, dieser Film läuft hier in Barcelona im Verdi und im Renoir Florida Blanca. Okay, Werner, ich wünsche dir ein schönes Wochenende, alles Gute und Agur. Jo, tschüss. Vielleicht noch kurz zu erwähnen, unser Freund Bammel ist in einem Spiegelartikel dieser Woche aufgeführt. Es geht um das Hamburger Kurzfilmfestival Penismännchen, abgehackte Arme, schmutziger Sex. Da geht es um die Spanish Trash Night. Und da heißt es, zum ersten Mal entschied sich Organisator Jan Fangmeier dazu, schrottige Horrorschocker in der Hansestadt zu präsentieren, aus Leidenschaft für die Filmform. Fangmeier lebt in Barcelona und hat mitgenommen, was er dort entdeckt hat. Die besten Kurzfilme des Horror Vision Film Festivals, das jedes Jahr im November in der katalanischen Metropole stattfindet. Die Spanier stehen offenbar auf irrsinnige Plots, in die ein bisschen schmutziger Sex, sehr viel Gemetzel und haufenweise matschige Gesichter eingewoben sind. Am erfolgreichsten lassen sich die Produzenten von Fist of Jesus metzeln. David Munoz und Adrián Cardona zeigen in ihrem 15-minütigen Schocker, wie Jesus einfache Dorfbewohner, Soldaten und Cowboys in Zombie verwandelt, die sich gegenseitig abschlachten. Das war's für heute im Niemandsland. Das 29. Internationale Kurzfilmfestival in Hamburg geht noch bis zum 10. Juni. Das wäre der Montag. Tschüss, Agur, ein wunderschönes Wochenende. Jo, ciao. Jahre Niemandsland. Meine Damen und Herren, wie immer weltweit zu hören von Barcelona über Paris, Vladivostok, Tokio, Samarkand, Göttingen, Chicago, Peking und Moskau. Niemandsland, wir machen anderes Radio, wir bringen andere Musik, wir mischen die Sprachen. Niemandsland, 91,4 FM in Barcelona.